Ein Beispiel nur für viele. Nach Tacitus Schema, Sacerdos ac rex vel princeps, standen in der Civitas ein Priester und ein Staatsmann nebeneinander an der Spitze. Ein solcher Princeps Civitatis steht in unüberbrückbarem Gegensatz zu Caesars Angabe, dass die Germanenstämme in Friedenszeiten keinen communis magistratus gehabt hätten, ebenso Tacitus Angabe, der Dux hätte keine Strafgewalt besessen, in schroffstem Gegensatz zu Caesars Behauptung steht, ihm habe Gewalt über Leben und Tod zugestanden. Wie die Fälschergenossenschaft also sonst immer jede erzählende Quelle und so manche Urkunde in mindestens zwei Fassungen fabrizierte, genauso hat sie den Germanenkomplex in zwei Gefäßen untergebracht, indem sie zwei Schriftsteller sich zur Sache äußern lassen. Diese und all die vielen anderen Widersprüche zwischen unseren beiden Pseudo-Römern, über die sich die Fachleute so vergeblich die Köpfe zerbrechen, sind mit voller Absicht in den gefälschten Quellen untergebracht, da klare und eindeutige Angaben vermieden werden sollten und mussten. Leicht löst sich uns auch das große Rätsel, wie ein Caesar und ein Tacitus, als sie daran gingen, über Germanien zu schreiben, ihr Wissen von den Dingen nicht aus mündlichen Quellen, nicht aus dem Leben, sondern merkwürdigerweise aus ihren Bücherschränken herholten. Den spätmittelalterlichen Fälschern in Rom blieb ja gar keine andere Wahl, als bei der Konzeption des germanischen Barbarenromans ihre Zuflucht zu Büchern zu nehmen. Ich bemerke hier, viel ist in diesen pseudorömischen Quellen glatte Fantasterei, so alle die Züge, mit denen das Barbarentum ersichtlich gemacht werden musste. Es sind aber im neu gemalten Bilde auch zahlreiche echte, wirkliche Bestandteile germanischen Seins und Wesens aufbewahrt geblieben. Drittens, die Tendenz der gefälschten römischen Quellen sowie die Generaltendenz der Fälschungsaktion überhaupt. Die bei der Fabrikation der römischen Germanenberichte richtunggebende Tendenz schlägt uns aus den gefälschten Quellen mit fühlbarster Deutlichkeit entgegen. Laut predigt uns die Tendenz: Die Germanen sind ein Volk ohne Kultur, mit allerprimitivster Zivilisation. Das Leben der Germanen spielt sich in Formen ab, die ein Volk charakterisieren, das gerade die unterste Stufe der Menschheitsentwicklung überschritten hat. Man kann die Germania aufschlagen, wo man will. Überall bekommen wir es zu hören, dass unsere Vorfahren ein halbwilder Menschenschlag gewesen sein soll, mag es sich nun um Kleidung, Nahrung, Beschäftigung oder was auch sonst immer handeln. Nun sind allerdings in konsequenter Verfolgung der angewandten Verschleierungstaktik fast alle grell barbarischen Züge mit einem leichten Schimmer beschönigender Deckfarbe übermalt worden. So besteht nach Pseudo-Tacitus die Kleidung der Germanen lediglich aus einem Mantel oder einem umgehängten Fell. Ja, in der Schlacht legen sie sogar den Mantel ab. Aber die Reichen zeichnen sich auch durch ein Unterkleid aus. Unsere Vorfahren essen zwar wildgewachsenes Obst, Holzäpfel, aber sie bauen doch auch etwas Getreide an. Das Brot als Nahrung erwähnt Tacitus auffallenderweise gar nicht. Von zusammenhängenden Siedlungen wollen die Germanen nichts wissen, aber der Mann jagt sein ehebrecherisches Weib durch das ganze Dorf. Man kann ja nun so geschickt interpretieren, dass nur die beschönigende Seite zur Geltung kommt, nur muss man dann nicht vergessen zu bemerken, dass in der Germania auch etwas ganz anderes zu lesen steht. Es ist nun einmal nicht wegzuleugnen, die Unklarheit der Quellenbelege, welche durchaus geeignet ist, auch eine andere, ja die entgegengesetzte Interpretation zu ermöglichen. Die Tendenz unserer römischen Quellen verkündet also, trotz aller Beschönigung deutlich genug, die Germanen sind kulturlose Barbaren. Ungemein geschickt haben es nun die Fälscher verstanden, in diese Welt der Kulturlosigkeit Oasen einzustreuen, in denen echtes, wirkliches Germanenleben am Blühen geblieben ist, wie die Heilighaltung der Ehe, die Gefolgstreue, die Gastfreundschaft. Man fragt erstaunt, warum die Fälscher diese glänzenden Züge in ihrem Bilde nicht auch ausgetilgt haben? Es war das nicht nötig, aus folgendem Grunde. Maßgebend für die Konzeption war die Verkündigung der Kulturlosigkeit. Alles Wesen, was sich einigermaßen mit dem Barbarentum vertrug, was die augenfälligen Seiten der Barbarei nicht direkt aufhob, konnte gut in den Schilderungen seine Verwendung finden. Auch der Barbar kann Gastfreundschaft hochhalten. Wie sehr aber die Genossenschaft der Fälscher bemüht war, doch gar nicht die allgemeine Tendenz des Barbarentums unwirksam werden zu lassen, das bezeugt die Erscheinung, dass selbst diese glänzenden Wesenszüge wieder fast unmerklich entstellt wurden. Die Germanen haben die Ehe heilig gehalten, aber bei ihnen war viel Weiberei im Schwange. Die Germanen hielten viel auf Reinlichkeit. Nach dem Aufstehen wuschen sie sich oder sie badeten, aber die Kinder ließen sie im Schmutz, nackt und ungepflegt aufwachsen. So jagen sich die Widersprüche und Zweideutigkeiten. Die Germania ist betreffs der doppelten Buchführung ein Meisterstück der römischen Fälschungszentrale. Die Tendenz der gefälschten Germanenberichte läuft somit darauf hinaus, historische Belege für die Tatsache zu schaffen, dass zu der Zeit, als das römische Volk auf hoher Kulturstufe stand, die germanischen Völker noch im Zustande der halbwilden Barbarei dahin lebten. Auch die andere große Tendenz der universalen Aktion ist bereits in der Germania historisch verankert. Die Kirche ist der höchste Richterstuhl, der Priester steht über den weltlichen Fürsten. Es muss auffallen, welche eigenartige Stellung dem germanischen Priester neben dem Heerführer und dem Prinzeps zugewiesen wird. Was der Kurie als Ideal vorschwebte, wurde als althistorische Wirklichkeit in die Germania hineingedichtet. Stets erscheint der Priester, der Sacerdos, dem weltlichen Führer übergeordnet. Im Gericht beispielsweise übt der Priester auf den Gang der Verhandlung entscheidenden Einfluss aus. Das 11. Kapitel der Germania besagt nämlich: Das Stillschweigen gebieten im Gericht ist Sache des Priesters. Auch die Strafgewalt besitzt nicht der weltliche Dux, sondern der Priester. So steht der Germania ihre kirchliche Erzeugung und Herkunft auf der Stirn geschrieben. Die Generaltendenzen der Geschichtsverfälschungsaktion lauten also: Erstens, alle Zivilisation kam zu den Germanen von den Römern. Vom alten Rom erhebt sich die Sonne über Germanien. Zweitens, die Kultur wurde den barbarischen Germanen durch das Christentum beschert und jede weltliche Macht ist dem päpstlichen Stuhle untertan.